WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dominik Josic. Wir sind mittendrin in unserer Themenwoche Denk ich an Deutschland, einer kleinen Bestandsaufnahme auf dem Hörspielplatz hier in WDR 3. Heute schauen wir mal ein bisschen genauer auf den Begriff Heimat, der ja zuletzt wieder heftig diskutiert worden ist. Nicht zuletzt auch, weil sich unser Innenminister in Berlin gleichzeitig auch zum Heimatminister ernannt hat. Horst Seehofer hat dann auch folgerichtig einen klitzekleinen Cameo-Auftritt in den folgenden Minuten und ein diensteifriger Staatssekretär versucht für ihn, diesen Heimatbegriff, den er so oft zitiert, mit Leben zu füllen. Aktive Heimatpflege nennt sich das dann. Konkret sieht das so aus, dass er einen Deutschlandpark ins Leben ruft. Und dort besteht dann die Möglichkeit, sich eine neue deutsche Heimat zu bauen, die, von der man immer geträumt hat, mit den eigenen Händen oder besser gesagt mit Schaufel und Maurerkelle. Jetzt müssen nur noch die ersten Bewohner gefunden werden. Ich nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das Heimatmuseum, das Heimatministerium. Das Heimatministerium in Bayern gegründet. Das ist am Anfang immer beschmunzelt, bespottet worden. Und es ist jetzt für alle Parteien der große Renner. Alle bemächtigen sich dieses Themas des Heimatministeriums. So. Deutschlandpark. Ein Hörspiel von Till Müller-Klug. Das ist Heimatministerium, nämlich der Zusammenhalt der Gesellschaft. Das war ja eine Erkenntnis, dass es eine große Aufgabe sein wird, die Polarisierung in der Gesellschaft zu überwinden, die Menschen wieder zusammenzuführen. Und wie soll das konkret aussehen? Ich meine, hat der Minister sich dazu geäußert? Er hat etwas angedeutet. Von Wertebündnis schmieden, alle gesellschaftlich relevanten Gruppen an einen Tisch bringen und das Ziel gemeinsam verfolgen. Ist das alles? Liebe Frau Menzel, der Minister hat die Richtung vorgegeben, ich leite diese Richtung weiter an Sie. Ja, und nun habe ich vollstes Vertrauen, dass Sie unser Heimatprojekt mit Leben füllen. Heimat ist kein Projekt. Na bitte, Sie stecken schon mitten im Thema, wunderbar. Also, was steckt dahinter? So wie ich den Minister verstehe, geht es letztlich darum, möglichst viele verlorene Seelen wieder einzufangen. Das können wir in dieser Deutlichkeit natürlich nicht sagen, sonst fühlen sich unsere Heimathörigen erniedrigt und beleidigt. Es sind ja oft eher reizbare Gemüter, überempfindlich, selbstmitleidig, brüten sie monatelang vor sich hin und plötzlich kommt es dann zu Gefühls- und Gewaltausbrüchen. Und um diese Klientel sollen wir uns jetzt kümmern, ja? Ganz genau. Und dafür nehmen wir auch Geld in die Hand. 500 Millionen müssen allein in diesem Jahr noch ausgegeben werden. Erstens Breitbandausbau in den ländlichen Regionen. Da gibt es immer noch viel zu viele Täler der Ahnungslosen. Und in den neuen Breitbandnetzen blasen die Wutbürger dann ihre Filterblasen auf, bis es so richtig knallt. Deswegen zweitens aktive Heimatpflege vor Ort. Draußen an der frischen Luft mit Schippe und Spaten die Ärmel hochkrempeln und die Wut rausschwitzen. Bauen Sie mit denen einen Heimatspielplatz, was weiß ich. Denken Sie sich was aus. Ich zähle auf Sie. Klingt nach einem Himmelfahrtskommando. Haben Sie einfach keine Angst. Gehen Sie ruhig dorthin, wo es dumpf und dunkel ist. Ja, und gewinnen Sie die Leute für unsere Sache. Viel Glück. Ja. Also ich mache im Sitzen. Ne? Machst du im Sitzen? Ich glaube, da kann ich besser... Kann ich besser so? Bin ich lockerer? Ja, ne? Das ist ganz gut. Ja. Ja. So, pass also, auf, das Mikro ist eingerichtet. Ja. Gut. Ich lege los. Ja, Kamera läuft. Liebe Landsleute, heute erzähle ich euch von unserem deutschen Kaiserreich. Es glauben ja immer noch einige, das Kaiserreich sei längst Geschichte, tot und begraben. Ist das zu schnell? Ist mir nicht zu schnell? Nee, zu lauter, lauter, lauter, lauter, lauter. Ansprache. Es glauben ja immer noch einige, das Kaiserreich sei längst Geschichte, tot und begraben. Doch das ist ein großer Irrtum. Das Kaiserreich lebt, so wie ich selbst lebe und hier zu euch spreche. Ich bin Frieda, die Mutter aller Reichsbürgerinnen und Reichsbürger. Und ich bin Reinhold, ein Volljurist der alten Schule. De facto und de jure ist die Bismarcksche Reichsverfassung von 1801. Weißt du, Reichsverfassung war ein bisschen unsauber. Und ich bin Reinhold, ein Volljurist der alten Schule. De facto und de jure ist die Bismarcksche Reichsverfassung von 1871 auch heute noch in vollem Umfang gültig. Die BRD ist völkerrechtlich gesehen kein souveräner Staat, denn es gibt bis heute keinen Friedensvertrag mit den Alliierten. Das einzig legale völkerrechtliche Subjekt ist und bleibt das Deutsche Kaiserreich. Die BRD ist kein Staat. Die BRD ist in Wahrheit nur eine Firma und diese Firma heißt BRD GmbH. Was die korrupte Verfilzung zwischen Lobbyisten und Politik jeden Tag neu unter Beweis stellt. Wir sind Reichsdeutsche und unsere geistige Ahnenreiche reicht zurück bis in das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Aber trotz unserer jahrtausende alten Tradition gehören wir nicht zu den Ewiggestrigen. Wir sind dem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Danke für eure vielen Klicks und Likes und Mails zu unseren Videos. Warte, lass die Kamera weiterlaufen. Ja, gut. Aber warte bitte, warte, ehe du aufmachst, ich muss neu fokussieren. Ja, ich... Weißt du? Jetzt. Guten Tag, Frau Späth. Ich habe hier einen Vollstreckungsbescheid. Können Sie sich ausweisen? Ausweisen, ja. Bitte? Das ist ein Dienstausweis. Zeigen Sie mir Ihren Amtsausweis. Amtsausweis? Ja, laut § 1 und § 24 der Gerichtsvollzieherordnung GVO sind Gerichtsvollzieher nicht länger Beamte im Sinne des Beamtenrechts. Zur Durchführung hoheitlicher Handlungen ist daher ein Amtsausweis zwingend erforderlich. Das müssten Sie doch wissen. Ich habe keinen Amtsausweis und ich brauche auch keinen. Ich habe hier einen rechtskräftigen Vollstreckungsbescheid. Entweder wir einigen uns, zum Beispiel auf eine Ratenzahlung, oder ich komme morgen mit der Polizei wieder. Oh, wir können die Polizei auch sofort rufen. Sie begehen hier nämlich nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Straftaten. Unmittelbare Falschbeurkundung nach § 271 StGB. Amtsanmaßung § 132. Täuschung im Rechtsverkehr § 270. Und Hochverrat nach § 81 und 82 StGB. Wir haben Ihre sämtlichen Straftaten auf Video dokumentiert. Na dann, auf Wiedersehen. Und tschüss. Ja, der ahnt schon, was ihm hier blüht. Nach den heute immer noch gültigen Reichsgesetzen von 1872 steht auf Hochverrat lebenslängliche Festungshaft und in besonders schweren Fällen die Todesstrafe. Oh, du, lass die Kamera immer noch laufen. Was ist denn heute hier los? Warte. Schönen guten Tag. Bin ich hier richtig im Deutschen Kaiserreich? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Simone Menzel vom Heimatministerium. Ich überbringe eine frohe Botschaft. Wir übergeben Ihnen ein großes Gebiet, eine weite Fläche Land, echte deutsche Erde. Klein Grimmer. Die verlassene Ortschaft befindet sich direkt an der Abbruchkante einer stillgelegten Braunkohlengrube. Hier haben vor einigen Monaten die Bauarbeiten für den Deutschlandpark begonnen, einem Pilotprojekt des neuen Heimatministeriums. Um dorthin zu gelangen, wähle ich den abenteuerlichen Fußweg durch die Geröllwüsten des alten Tagebaus. Ich laufe vorbei an kilometerlangen Abraumhalden und bizarren Sandformationen. Ich durchquere eine aschegraue Kraterlandschaft mit spitz aufragenden Erdkegeln. Der Ort wurde in den 90er Jahren zur Abbaggerung freigegeben und seine Bewohner umgesiedelt. Anschließend nutzte die Bundeswehr die leerstehende Siedlung, um dort für den Kosovo-Einsatz den Häuserkampf zu üben. In der Zwischenzeit wurde die Braunkohleförderung eingestellt und in den Ruinen von Klein Grimmer soll nun etwas ganz Neues entstehen. Wirklich? Also, für uns geht hier gerade ein Traum in Erfüllung. Und das ist erst der Anfang. Sagt Frieda Späth, eine führende Reichsbürgerin. Heimat, Liebe und Zusammenhalt, das können wir hier draußen endlich leben und gemeinsam etwas aufbauen. Tatsächlich haben die neuen Bewohner einige Häuser notdürftig instand gesetzt. Auf dem Dorfplatz sind Bierbänke aufgebaut und zwischen den knorrigen Eichen baumeln bunte Girlanden. Die Menschen tragen Uniformen, Handwerkstrachten und historische Kostüme. Das Ganze wirkt wie eine Mischung aus Rollenspiel und Schützenfest. Naturverbundenheit, Vertrauen und Geborgenheit. Wir sind hier eine feste Gemeinschaft und alle haben ihren sicheren Platz. Da scheinen die Vorstellungen unseres Heimatministers doch schon aufzugehen. Bei Heimat geht es um die Verankerung und Verwurzelung, um ein kulturell angestammtes Umfeld in einer globalisierten Welt. Es geht schlicht und einfach um Zusammenhalt und Geborgenheit. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unseren Hühnerstall. Ja? So. Tür zu, Tür zu! Ja, ja. Oh, die sehen aber interessant aus. Ja, das sind keine gewöhnlichen Tiere. Es sind deutsche Reichshühner. Schwarz-weißes Gefieder, sehen Sie, da, und ein roter Kamm. Die Farben unserer Kaiserreichsfahne. Ja. Das deutsche Reichshuhn ist eine besonders leistungsfähige und robuste Rasse. Prädestiniert für die Freilandhaltung. Tagsüber laufen sie hier bei uns frei draußen rum. Oh, und gucken Sie, wie zutraulich die sind. Da schauen Sie, ja. Es frisst mir aus der Hand. Ja, wunderbare Tiere, nicht wahr? Nur leider ist der Bestand stark gefährdet. Es gibt heute in ganz Deutschland nur noch wenige hundert Exemplare. Also war es für uns selbstverständlich, dass wir diesen gefährdeten Geschöpfen hier eine Heimstatt bieten. Reinhold Stolte ist nicht nur Hühnerschützer, sondern nach eigenen Angaben auch Jurist und Staatsrechtler. Dass die BRD jetzt erstmalig unsere Gebietsansprüche wenigstens ein Stück weit anerkennt, ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann aber nur der Anfang sein. Der Anfang vom Ende der BRD? Dieser Deutschlandpark wirft eine Menge Fragen auf. Das Ministerium schreibt: Im sinnlichen Erleben vielfältiger Gesellschaftsformen sollen Horizonte erweitert und Spaltungen überwunden werden. Wir sind sehr gespannt, ob diese wohlklingenden Absichtserklärungen den Praxistest bestehen werden. Frau Menzel, der Minister lässt ausrichten, er ist von der Entwicklung des Deutschlandparks durchaus angetan. Aber? Wir brauchen noch deutlich mehr Bewohner. Außerdem wünscht sich der Minister eine Parkeisenbahn. Aha. Ja, wie Sie vielleicht wissen, hegt der Minister eine private Leidenschaft für Modelleisenbahnen. Ja, und sowas bauen wir ihm jetzt in groß. Für unsere Reichsbürger empfehle ich aber Dampfloks und historische Waggons. Der Minister wird es lieben. Jetzt kommt da hinten ein ICE. Er sucht sich jetzt sein offenes Gleis. Und jetzt bitte ich darauf zu achten, dass der nicht einfach stehen bleibt, sondern verlangsamt, wie an einem Bahnhof auch, und dann ordentlich stehen bleibt. Neu-Königsberg! Alle angekommenen Siedler bitte hier aussteigen. Achtung, bitte baut eure Zelte und Hütten innerhalb der Demarkationslinie im schwarz-weiß-roten Flatterband. Sind wir schon da? Willkommen im deutschen Kaiserreich. Hier bleiben wir. Das ist ja toll hier. Guckt jetzt. Ist das schön. Hallo. Wir sind angekommen. Herzlich willkommen. Wir sind da. Ach, da um die Kinder. Ja. Danke, Sank. Da immer einfach immer der Herde nach. Jawohl. Das ist schon der dritte Sonderzug. Wir werden immer mehr. Ja, wenn das Reich ruft, kann das Volk nicht widerstehen. Wir sind schon über 100 und werden bald schon über 1000 sein. Du, die Klickfarm hat sich ja voll gelohnt. Ja, die Klickfarm? Ja, irgendwo in der Südsee klicken ein paar Insulaner für eine Handvoll Dollar unsere Videos an. Ab 10.000 verbreiten die sich wie Viren. Und je mehr Leute sie sehen, desto mehr steigen hier aus dem Zug. Ach, das ist ja... Aber du, höchste Zeit für eine strenge Einwanderungskontrolle. Kennst du doch alles Reichsdeutsche. Ja, woher willst du das wissen? Wir sollten von jedem neuen Siedler einen Staatsangehörigkeitsausweis verlangen. Den gelben Schein. Ja. Ja. Du, brauchen wir da nicht auch einen Zaun anstelle des Flatterbands? Aber unbedingt, ja. Ja. Ein Thema für die nächste Nationalversammlung. Ja, genau. Was ist das genau, Godehard? Nach der keltischen Druidenordnung muss der Beifuß in einer Neumondnacht mit der linken Hand gepflückt werden. Das habe ich getan und das Kraut 7 Wochen lang getrocknet. Oh, hier, probier mal. Bin nicht dran. Oh, Frieda. Danke. Der Beifuß klärt den geistigen Raum für das Erreichen reiner, unbeeinflusster Gedanken. Die Agenten des Kapitals treffen sich auf der Bilderberger Konferenz und steuern die BRD GmbH. Früher oder später wird die BRD GmbH geschluckt von der Firma Welt. Die Globalisierung verrührt alle kulturellen Unterschiede zu einem Multikulti-Einheitsbrei. Deutschland schafft sich ab. Stirbt aus. Fini Germania. Es geht ans Eingemachte. Es geht um unser Überleben. Wir sind genauso vom Aussterben bedroht wie unsere deutschen Reichshühner. Es lebe und überlebe das deutsche Reichshuhn. Hä? Nur eins verstehe ich nicht. Warum geben Sie uns dieses Stück Land? Wir sollen hier in einem Reservat leben, wie die Indianer in Amerika. Wie die Indianer? Möglich ist das. Wir sind ja wirklich die Ureinwohner. Man muss immer fragen, cui bono? Wem nützt es? Sie locken uns alle an einen Ort. Und dann? Wir sitzen hier friedlich auf dem Boden einer stillgelegten Braunkohlengrube. Und wisst ihr, was sie aus diesen Braunkohlegruben machen? Bagger sehen. Wir brauchen Rettungsboote. Oder besser noch, eine Arche. Wir nehmen die Ängste der Menschen ernst und wollen ihnen durch unsere gemeinsame Arbeit umfassend begegnen. Die Reichsbürger fordern jetzt einen Zaun, um ihre Grenzen besser zu schützen. Sollen sie haben, Frau Menzel. Die Bevölkerung in unserem Park ist bislang politisch ziemlich rechtslastig. Und da ist die richtige Antwort vor allem, neben anderen Dingen, dass wir mehr Gleichgewicht im Markt schaffen. Wir haben eine V-Frau in der linken Hausbesetzerszene. Sie probiert gerade ihre Gruppe in den Deutschlandpark zu locken. In das freistehende Haus an der westlichen Abbruchkante. Ist das wirklich eine gute Idee? Wir erproben neue Formen von Diversity und Pluralismus. Sozialer Frieden nach dem Motto Leben und Leben lassen. Verstehe. Gut, dass wir mit dem Ausbau der Parkeisenbahn so schnell vorankommen. Ja, da habe ich manche Nacht verbracht und habe erst gemerkt, nach Sonnenaufgang, dass die Nacht vorbei ist. Da geht's los mit den Schreinerarbeiten, die habe ich alle selber gemacht, mit der Planung, mit der Digitalisierung, mit der Programmierung. Wirklich beeindruckend. Fast so wie Kaiser Wilhelm die große Eisenbahnbrücke zum Kölner Hauptbahnhof mitgeplant hat. Ich weiß genau, wo welcher Zug ist, wenn er sofort in Betrieb ist. Die Lok fährt jetzt in einer Zone, wo künftig ein Berg gebaut sein wird. Das ist im Rohbau fertig mit dieser Gleiswendung. Neustraßburg, vorläufige Endstation. Bitte alles aussteigen und die Einreisepapiere bereithalten. Die Papiere bitte. Ja. Danke. Oh, so einen Staatsangehörigkeitsausweis sehen wir besonders gern. Willkommen im Kaiserreich, Ronny. Ja. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5 große Metallkoffer. Ja, das sind nur der Anfang. Ich bin Prepper. Prepper? Ja. Ja, ich brauche einen Bunker. Bunker haben wir ja nicht. Deswegen bin ich ja hier. Ich baue uns einen schönen Tiefbunker. Voller ABC-Schutz. Höchste Resistenz gegen Druckwellen, Splitterwirkung, Kontamination und EMPs. EMPs? Elektromagnetische Impulse von Nuklearwaffen oder Gewittern. Okay, Ronny. Wir besprechen das morgen auf der Nationalversammlung. Aha. Morgen kann es aber schon zu spät sein. Hermann! Hermann! Hermann bei Fuß. Ja, so ist brav, mein Männchen, ja. Ja, was hast du denn da hinten entdeckt bei dem Haus? Na, was ist denn da? Da sind fremde Leute am Fenster. Was hängen die denn da für ein Spruchband raus? Kein Kaiser, kein Reich, kein Vaterland. Schwarz-Weiß-Rot ist abgebrannt. Ja, wo kommen die denn her? Ich bitte um Ruhe, bitte. Hiermit eröffne ich die zweite Nationalversammlung. Mein besonderer Dank gilt heute allen neuen Siedlern, die oftmals ihre bürgerliche Existenz aufs Spiel setzen, um hier mit uns das Deutsche Kaiserreich wieder aufzubauen. Bei aller Freude über unseren ersten Flecken Reichsgebiet müssen wir doch ständig wachsam bleiben. Wir alle wissen, der BRD GmbH ist nicht zu trauen, doch ihr ist alles zuzutrauen. So, wir beginnen mit dem Sammeln von Tagesordnungspunkten. Ich bitte um Vorschläge. Also, naja, ich sag mal so, wir leben doch hier wie die Indianer im Reservat. Wann bekommen wir endlich das gute alte Deutschland zurück? Und zwar das ganze deutsche Kaiserreich. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir treffen uns morgen mit denen vom Heimatministerium. Da werde ich das ansprechen. Heimatministerium, wenn ich das schon höre. Die sind doch das System. Warum verhandeln wir überhaupt mit diesen Volksverrätern? Ja! Das ist eine Frage der Taktik und nicht der Strategie. Keine BRD GmbH. Ja, wir besprechen das in Ruhe, wenn es an der Reihe ist. Wir sammeln jetzt erst einmal die Tagesordnungspunkte. Ich war heute Morgen mit Hermann spazieren und habe Antifanten gesehen. Die Antifa bei uns? Bei uns? In dem abgelegenen Haus an der Abbruchkante. Die haben schon ihre Transparente aufgehängt. Was wollen die hier in unserem Kaiserreich? Warum lassen die uns nirgendwo in Ruhe Reichsbürger sein? Dann wird ein Zaun nicht ausreichen. Wir brauchen eine Mauer. Jawohl! Wir gehen einfach hin da und machen die Zecken platt. Jawohl! Sonst noch Punkte für die Tagesordnung. Jetzt mal alle herhören. Ich baue einen Tiefbunker und ich brauche Männer, die mit anpacken. Jawohl, Kamerad. Ich bin dabei. Ja, Papa. Ich bin dabei. Bunker finde ich gut. Bunker. Darauf singen wir einen. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands. Hi, Kaiser. Also, alt, stopp. Was ist denn mit dir los? Also, solange ich hier bin, wird vor dem Absingen der Kaiserhymne zuerst das elsässische Fahnenlied gesungen. Darauf bestehe ich. Was bist du denn eigentlich für ein Vogel? Ich bin aus dem Elsass. Hier. Bis und rot, Fähne sind mir schweben. Pass mal auf, bis du! Bis und rot, aus dir mache ich elsässische Flammkuchen. Meine Erfahrung über viele Jahrzehnte ist, nur dann, wenn man Politik mit dem Herzen macht, gelingt sie auch gut. Das ist eine hochspannende Aufgabe im Dialog mit der Bevölkerung. Wir haben es geschafft, Frau Menzel. Ein linkes Hausprojekt hat sich an der westlichen Abbruchkante angesiedelt. Ja, der Deutschlandpark hat eine neue Attraktion. Jetzt haben wir wirklich ein breites politisches Panorama. Von links außen bis rechts außen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es mein Ziel, gesellschaftlicher Polarisierung entgegenzuwirken, Gruppen zusammenzuführen. Also, was die Gruppenzusammenführung angeht, da bin ich noch skeptisch. Frau Menzel, Politik ist meistens ein langer Weg der kleinen Schritte. Wenn die erstmal nebeneinander ihre Hühner füttern und ihre Häuser besprühen, nur getrennt durch ein paar Rollen Stacheldraht, dann wachsen irgendwann auch ein bisschen Neugier und Verständnis für die andere Seite. Dann wird unser Park tatsächlich ein leuchtendes Vorbild für ganz Deutschland. Und ganz nebenbei haben wir unsere Extremisten an einem Ort versammelt. Und damit wunderbar unter Kontrolle. Nach der Maxime Vorfahrt für die Sicherheit. Ich werde dafür eintreten, dass die intelligente Videotechnik weiter ausgebaut wird. Gleich haben wir das Meeting mit den Reichsbürgern. Was meinen Sie, Frau Menzel? Wollen wir die öffentlich-private Partnerschaft heute schon ansprechen? Nur wenn die Stimmung günstig ist. Licht hat eingefangen, steigt im Ost empor. Noch ein Kaffee, Frau Späth? Nein, danke. Herr Stolte? Nein, danke, immer noch nicht. Ja, schön, dass wir uns einmal persönlich kennenlernen, Herr Frau. Ja, wir sind sehr interessiert an einem offenen Austausch. Gibt es vielleicht noch Dinge, die Sie gerne aus unserem Ministerium wissen möchten? Als Volljurist der alten Schule bin ich besonders erstaunt über Ihre Begriffsgeburt Fiktion der Nichteinreise. Ja, das ist in der Tat etwas ganz Besonderes. Es betrifft die Flüchtlinge in den grenznahen Transitzentren. In der Realität befinden sich die Flüchtlinge dort auf bundesdeutschem Boden. Aber juristisch betrachtet haben sie die Grenze niemals überschritten. Also Fiktion der Nichteinreise. Simsalabim. Mhm. Also wenn Sie zu solchen Winkelzügen in der Lage sind, dann wird ja auch die Anerkennung unserer reichsdeutschen Staatsbürgerschaft kein größeres Problem darstellen. Ja, ich fürchte, ganz so einfach wird das leider nicht. Dafür bräuchte es eine Grundgesetzänderung. Vielleicht wäre ja eine doppelte Staatsbürgerschaft denkbar. Sie wären dann zugleich Bürger des Kaiserreichs und Bürger der BRD. Wir sind Reichsbürger und werden die BRD niemals anerkennen. Es gibt noch ein weiteres Problem. Wir haben Antifanten. Frau Speth, ich kann Ihre Sorgen gut verstehen. Nun ist uns aber auch schon daran gelegen, dass im Deutschlandpark eine gewisse politische Vielfalt herrscht. Vielfalt? Ja. Aber die nehmen doch unser Land weg. In dem Haus kann niemand mehr wohnen und daneben auch nicht, weil wir drumherum eine Mauer bauen müssen. Und gleichzeitig werden wir immer mehr, jeden Tag kommen mehr Züge mit neuen Siedlern. Wir brauchen viel, viel mehr Land. Frau Speth, damit rennen Sie bei uns offene Türen ein. Ach was? Wir sind doch selbst überrascht und gleichzeitig hocherfreut, dass der Deutschlandpark so viele Menschen anzieht. Also haben wir uns bereits nach Erweiterungsflächen umgeschaut. Und wir sind auch schon fündig geworden. Jetzt, wo im Zuge des Klimaschutzes bald sämtliche Braunkohlegruben geschlossen werden, können dort überall neue Deutschlandparks entstehen. Insgesamt wird sich die Deutschlandparkfläche in den nächsten 7 Jahren mehr als verzehnfachen. Es gibt bereits mehrere interessierte Investoren, die uns... Investoren? Ja. Ha! Endlich lässt du deine Maske fallen, BRD GmbH. Ich verstehe nicht ganz. Oh doch, ihr wollt uns verkaufen. Wie eine Viehherde. Herr Stolte, das ist doch kein normaler Verkauf. Das wird natürlich eine öffentlich-private Partnerschaft. Wir behalten dabei immer einen gewissen Einfluss. Das Modell hat sich in der Vergangenheit schon oft bewährt. Bei Autobahnen, Wasserwerken, Krankenhäusern. Von wegen, der Rubikon ist überschritten. Reinhold, wir sind zum Verhandeln hier. Strategie und Taktik hast du doch selber... Genug ist genug, ich gehe. Lag da ist. Reinhold. Herr Stolte. Die Würfel sind gefallen? Oh, Frau Speth, bitte, bitte bleiben Sie doch wenigstens noch kurz sitzen. Bitte. Was heißt denn das konkret mit diesem Investorenkram da? Nun, Sie sind auf einen Schlag alle Ihre Schulden los. Kein Gerichtsvollzieher wird Sie jemals wieder belästigen. Sie selbst, Frieda Speth, können Ihr Kaiserreich zu neuer, glorreicher Größe führen. Heute fahre ich mit dem Kaiserexpress in den Deutschlandpark. Eine bizarre Mischung aus Freiluftmuseum, Märchenwald und politischer Geisterbahn. Gerade durchqueren wir die autonome Zone. In diesem Viertel gibt es nur besetzte Häuser. Wir durchqueren einen Tunnel und jetzt, auf der anderen Seite des Berges, fahren wir in das Kaiserreich ein. Singende Menschen marschieren in historischen Kostümen über den Dorfplatz. Pausbäckige Siedler sitzen vor Fachwerkfassaden auf Holzbänken und trinken selbstgebrautes Bier. Dazwischen tummeln sich Tagesbesucher und Reisegruppen. Sie machen Selfies, posieren mit Siedlern, drängen sich um die Marktstände. Kaiserzeit-Souvenirs, antikes Geschirr, historische Kleidung, eine große Auswahl an Militaria. Von der Pickelhaube bis zum Bajonett. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Was hier so altertümlich daherkommt, ist wirtschaftlich gesehen eine Erfolgsgeschichte. Dank steigender Besucherzahlen sind weitere Filialen bereits im Plan. Verraten und verkauft an die BRD GmbH. Deutsche Reichstümer. Aber wie deutsch ist eigentlich das deutsche Reich? Scheiß Empfang hier drin. Ich habe da genauer nachgeforscht und Erstaunliches herausgefunden. Warte mal, ich muss zuhören. Zur Züchtung des deutschen Reichshuhns wurden damals keine einheimischen Landhühner verwendet, sondern im Wesentlichen Rassen aus dem asiatischen Raum, wie die Sussex, Brahma und Orpington. Warte mal. Aber auch Mittelmeerrassen wie Minorca und Italiener. Das deutsche Reichshuhn ist also in Wahrheit ein Multikulti. Lügenpresse! Niemals ist das ein Multikulti-Huhn! Mord! Die Scheiße hier alles. Kamera läuft. Kann sie mir hören. Hallo Bunkerfreunde. Wo immer ihr auch seid. Am besten natürlich in eurem Bunker. Wir sprechen hier zu euch aus der Tiefe der Erde. Aus einem ausgebauten Steinkohlestollen. Braunkohle war gestern. Die Bunkerzukunft gehört der Steinkohle. Und falls ihr selbst noch keinen Bunker habt, auf unserer Seite findet ihr viele Bauanleitungen. Ja, hallo auch von mir an alle verbliebenen Getreuen des Kaiserreichs. Unser geliebtes Kaiserreich ist verraten worden, aber ich halte hier unten für uns die Stellung. Hiermit übernehme ich bis auf Weiteres die kommissarische Reichsregierung. Das Leben wird immer gefährlicher. Die Endzeituhren ticken. Die Doomsday-Clock steht auf 2:02. Höchste Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Uns treibt die Sehnsucht nach einem sicheren Ort, einem Safe Space. Hier in unserem Safe Space fühlen wir uns sicher. Sicherheit ist nicht rechts oder links, nicht konservativ oder progressiv. Sicherheit ist ein Menschenrecht. Okay, also baut Bunker, Leute. Deutschlandpark, ein Hörspiel von Till Müller-Klug. Mit Johanna Gastorf als Frieda, Jörg Schuttauf als Reinhold, Tanja Schleif als Frau Menzel, René Heinersdorf als Herr Sandkühler, sowie Lisa Biel, Martin Boss, Steve Carrier, Volker Lippmann, Peter Nottmeier, Marianne Roger, Ernst August Schäppmann, Dustin Semmelrogge und an der Posaune Paul Hubweber. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Steffen Jahn. Regieassistenz Diana Jamadi, Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie Isabel Platthaus.